بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben das letzte Mal die Fehler bezüglich der Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal erwähnt. Wer kann sie nochmal wiederholen? Es waren vier Fehler. Nicht alle auf einmal, bitte. Ja? Takif. Genau. Ja, was heißt das? Tahrif. Ihr kennt den Unterschied zwischen aktivem und passivem Wissen, oder nicht? Passives Wissen ist das Wissen, das man im Unterbewusstsein hat. Daran erinnert man sich aber erst, wenn man es hört. Wenn ich jetzt sage, Ta'til. Ah, ja, ja, ja, Ta'til. Ta'til war auch. Das ist passives Wissen. Das ist kein Wissen. Passives Wissen ist kein Wissen. Aktives Wissen ist Wissen. Das heißt, wie hier, wenn ich frage, was sind die vier Fehler, dann kommt die Antwort Tahrif, Takyif, Tashbih oder Tamthil und Ta'til. Das ist aktives Wissen. Und das benötigen wir. Wenn ich sage, was sind die Säulen des Islams, weiß ich nicht. Gebet, ah ja, genau, Gebet. Das ist passives Wissen. Das ist kein Wissen, kann ja jeder. Aber aktives Wissen ist, dass du sagst, ja, das Bezeugnis an Allah Azza wa Jal und Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam und das Gebet und so weiter und so fort. Deswegen, Barakallahu Fikum, wie kommt man zu aktivem Wissen? Wie kann das Passive zum aktiven Wissen werden? Wie man es wiederholt. Natürlich. Und deswegen, Barakallahu Fikum, es ist sehr, sehr wichtig, das Wiederholen. Das Wiederholen ist sehr, sehr wichtig. Und das Lernen, also das Auswendiglernen. Und da sagte ein Gelehrter in einem Gedicht, فَحْفَظْ فَكُلُّ حَافِظٍ إِمَامُ. So lerne auswendig, denn jeder, der auswendig lernt, ist ein Imam. Also ist ein Gelehrter. Was macht das aus, dass es ein Gelehrter ist? Wie weiß ich, der ist gelehrt und der ist nicht? Der hat alles da oben drin. Ja? Und natürlich muss man langsam anfangen. Man kann nicht sofort alles oder sehr, sehr viel wissen, sondern Schritt für Schritt. Und deswegen, Barakallahu fikum, und deswegen solltet ihr, Barakallahu fikum, diese Sachen auch lernen. Es sind ja nicht viel, es waren ja nicht 40 Sachen, sondern nur 4. Also, wieder, das waren was? Takif haben wir und Tahrif hast du genannt. Ta'til und Tamthil. Das bedeutet, diese vier Fehler müssen wir unbedingt vermeiden, wenn es um die Namen und Eigenschaften Allahs geht. Diese vier Fehler haben wir nun etwas ausführlicher erwähnt. Und ich denke, wir waren beim Tahrif angekommen. Und zwar, Entstellung bedeutet, also die Entstellung bedeutet Tahrif, eine Veränderung vorzunehmen. Und zwar gibt es hier zwei Möglichkeiten der Veränderung. Einmal die Veränderung des Wortlautes. Das Wort an sich wird verändert. Und zum anderen die Veränderung der Bedeutung. Der Wortlaut bleibt so wie er ist, aber die Bedeutung ändert man. Und zwar Diese kann den Wortlaut betreffen oder die inhaltliche Bedeutung. Eine Veränderung des Wortlautes ist es, wenn etwa jemand ohne Kenntnis sagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Das ist ein Fehler. Wenn jemand das sagen würde, dann wäre das was? Alhamda anstatt Alhamdu. Ein Tahrif. Das ist ein Tahrif. Warum? Weil er den Wortlaut geändert hat. Ob bewusst oder unbewusst, ist jetzt dahingestellt. Das ist eine Art Tahrif, anstelle zu sagen, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Die inhaltliche Entstellung bedeutet, ich lasse diesen Wortlaut so, wie er ist, aber ich ändere die Bedeutung. Und zwar erstens, diese Art der Veränderung wird von vielen späteren Muslimen als Deutung bezeichnet. Deutung im Arabischen hier, Ta'wil. Und sie selbst sehen sich als Interpreten. Das, was sie tun, wird aber aus folgenden Gründen nicht als Ta'wil bezeichnet. At-Ta'wilu hat mehrere Bedeutungen. At-Ta'wil hat mehrere Bedeutungen. Erstens bedeutet Ta'wil Traumdeuten. Die Traumdeutung, Ta'wilu, Al-Ahlam wa Ru'a. Ist dies erlaubt oder verboten? Das ist erlaubt. Und Yusuf alayhi salam hat Träume gedeutet. Natürlich basierend auf Wissen. Nicht einfach so darüber reden und lügen und selbst interpretieren. Dafür braucht man Wissen. Das ist die erste Bedeutung von Ta'wil im Sinne von Traum deuten. Die zweite Bedeutung von Ta'wil ist das Erläutern, also als Synonym für Tafsir. Und der Beleg dafür ist, dass Rasul alayhi salatu wassalam ein Bittgebet ausgesprochen hat für Ibn Abbas radiallahu anhu, indem er sagte, Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu at-ta'wil. O Allah, gib ihm Wissen in der Religion und bring ihm at-ta'wil bei. Hiermit ist at-tafsir gemeint. Wa 'allimhu at-ta'wil, 'allimhu, bring ihm bei at-ta'wil im Sinne von at-tafsir. Ist diese Art des Ta'wil erlaubt oder verboten? Die Erläuterung des Koran, ist die erlaubt oder verboten? Erlaubt natürlich. Und was ist der Beleg, dass es erlaubt ist? Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat, bring ihm das bei. Wenn es verboten wäre, würde der Rasul alaihi salatu wasalam ihm das nicht wünschen und Allah azza wa jalla darum nicht bitten. Das sind die zwei Arten des Ta'wil. Ta'wil bedeutet im Sinne von Traumdeutung nicht nur das Erklären von Träumen, sondern auch das Eintreten eines Traumes, das Wahrwerden eines Traumes. Und zwar als Yusuf alayhi salam nun Minister wurde und sein Vater und seine Mutter und seine Geschwister kamen und sich niedergeworfen haben, sagte er, هذا تأويل رؤياي. Dies ist die Deutung meines Traumes. Hier nicht im Sinne von Erklärung, sondern im Sinne von Wahrwerden. Eintritt dessen, was ich gesehen habe. Also Ta'wil bezüglich des Traumdeutens heißt einmal Träume erklären, erläutern. Und zweitens heißt es, dass das wahr wird. Du siehst etwas und es wird tatsächlich wahr, es tritt tatsächlich ein. Die zweite Bedeutung haben wir gesagt, Ta'wil als Synonym für Tafsir. Diese beiden Bedeutungen sind richtig. Die dritte Bedeutung von Ta'wil, und zwar im Sinne von Sarfu Zahir al-Ma'na, also dass man die offensichtliche Bedeutung meidet und ändert zu einer nicht offensichtlichen Bedeutung, diese Art des Ta'wil ist nicht erlaubt. Das ist die dritte Art. Und das ist Ta'wil al-Madhmum, also der Ta'wil, der getadelt wird, beziehungsweise der nicht erlaubt wird und nicht erlaubt ist. Und das bedeutet, dass ich ein Wort habe und die offensichtliche Bedeutung ändere zu einer nicht offensichtlichen Bedeutung. Warum ist das erlaubt? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat Al-Quran auf Arabisch offenbart. Und er sagte, Quran Arabiyun Mubin, also klar und deutlich. Und deswegen müssen wir die Begriffe im Quran so verstehen, wie die offensichtliche Bedeutung im Arabischen so vorhanden ist. Wann darf ich sagen, nein, es ist nicht die offensichtliche Bedeutung gemeint, sondern eine andere? Wann darf ich das sagen? Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder Allah azza wa jalla im Koran diese andere Bedeutung belegt hat. Du brauchst einen Beleg, um ein Wort nicht so zu verstehen, wie es offenbart wurde, sondern auf eine andere Weise, dann brauchst du einen Beleg von der Offenbarung. Das ist ein Beleg aus Koran oder Sunna. Wenn du diesen Beleg nicht hast, dann darfst du nicht sagen, hiermit ist nicht dieses Wort gemeint, sondern ein anderes Wort. Und das gilt nicht nur in der Aqida so, sondern auch im Fiqh. Und deswegen, die Ulama sind sich einig, dass die Bedeutung zuallererst die religiöse Bedeutung ist. Die religiöse Bedeutung. Und nicht etwa alle möglichen sprachlichen, linguistischen Bedeutungen. Für ein Wort hast du mehrere Bedeutungen. Aber hier müssen wir die religiöse Bedeutung benutzen. Das heißt, was wollte Allah und was wollte der Prophet sallallahu alaihi wasallam damit? Und hier dürfen wir nicht irgendwie interpretieren, falsche Interpretation, Ta'wil, Madhmum, und zwar, dass wir die Bedeutung ändern. Wie zum Beispiel das Wort Istawa, indem wir es ändern zu Istawla. Das ist hier in der Aqida. Und hier möchte ich nochmal erwähnen, dass es nicht richtig ist, diejenigen, die sich an die offensichtliche Bedeutung der Aussagen in Koran und Sunna halten, dass wir sie als Zahiriyya bezeichnen. Das ist nicht richtig. Denn es wird gesagt, diejenigen, die einfach nur oberflächlich bleiben, ja, sie tauchen nicht ein in die Bedeutungen der Aussagen und des Koran und der Sunna, das sind die Zahiriyya. Zahiriyya also die Oberflächlichen, diejenigen, die nur das Offensichtliche sehen, nicht das Verborgene, den Kern der Bedeutungen. Das ist falsch. Warum? Weil Al-Zahiriyya ist eine Rechtsschule. Al-Zahiriyya ist eine Rechtsschule, die tatsächlich oberflächlich war. Und Al-Zahiriyya wird zurückgeführt zu einem Gelehrten, der Dawud Al-Zahiri heißt. Aber derjenige, der diese Rechtsschule verbreitet hat und verteidigt hat, war Ibn Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi. Das heißt, in Andalusien, heutigem Spanien war er. Ibn Hazm dürfte bekannt sein mit seinen Werken, wie zum Beispiel Al-Muhalla Ibn Hazm. Auf jeden Fall, was war das Problem bei Al-Zahiriyya? Sie sagen, jede Befehlsform führt zur verbindlichen, zu einem Befehl. Sie sagen, und das heißt auf Arabisch, Al-Amru yufidu al-Wujub, immer. Und deswegen finden wir zum Beispiel die Zahiriyya. Sie nehmen den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wer von euch aufwacht vom Schlaf, der soll die Hand erst dann in ein Gefäß rein tun, wenn er sie gewaschen hat. Sie sagen, das ist eine Pflicht. Warum? Weil hier steht, er soll. Und so weiter. Alle Befehlsformen in den Ahadith sind für sie Pflicht. Aber wir, was heißt wir, die anderen Gelehrten, und zwar die vier Rechtsschulen, sagen, nein, es gibt auch Befehlsformen, die nicht zur Pflicht werden, sondern zu einem Freiwilligen, zu Mustahab. und natürlich gemäß von Belegen. Aber das ist der springende Punkt, der Unterschied zwischen Wahiriya und den anderen Rechtsschulen. Aber zu behaupten, und das ist jetzt der Fehler, jeder, der die offensichtliche Bedeutung eines Textes, also einer Aussage von Koran und Sunna nimmt, ist ein Wahiri, stimmt ja nicht. Maliki war kein Wahiri, Shafi'i war kein Wahiri, Abu Hanifa war kein Wahiri, Ahmad ibn Hanbal war kein Wahiri, Ibn Taymiyyah war kein Wahiri, Ibn Qayyim war kein Wahiri, aber sie haben sich alle an den Wortlaut gehalten. Warum? Weil das Problem ist bei den anderen, die heutzutage sagen, ja, ihr sollt euch nicht binden an den Wortlaut, sondern an die tieferen Bedeutungen. Ihr sollt eintauchen in das Meer der Bedeutungen bei diesen Aussagen. Das Problem dabei ist, hier kann sich jeder seine Bedeutung so interpretieren, wie er möchte. So ausrichten, wie er möchte. Lügen heißt nicht mehr Lügen. Lügen bedeutet was anderes. Und das ist natürlich nicht richtig. Ja, und das ist einen Versuch, Menschen in die Irre zu leiten durch Begriffe, durch das Jonglieren mit Begriffe, Tiefe und Meer und Bedeutung und oben und Himmel und Vakuum und so weiter. Sondern wir sagen, Allah Azza wa Jal hat uns befohlen, den Koran so zu nehmen, wie er ist. Auf einer arabischen Bedeutung basierend, die offensichtliche ist. Das bedeutet, Hand bedeutet im Arabischen Hand. Zuallererst, natürlich gibt es Bedeutungen im Arabischen, indem man im übertragenen Sinne Hand für die Macht benutzt. Das gibt es, genauso wie im Deutschen es das gibt. Ich kann sagen, ich sah einen Löwen in der Schlacht. Und jeder von euch wird verstehen, ich meine nicht das Tier, sondern ich meine einen Menschen, einen Mutigen. Aber ist das Wort Löwe, wenn ich sehe in einem Text, normalerweise an allererster Stelle, ist damit der Mensch, der mutige Mensch gemeint oder ist damit an allererster Stelle das Tier gemeint? Das Tier natürlich. Wann darf ich von dieser Bedeutung wegkommen zu einer anderen Bedeutung, und das nennt man eben Ta'wil, von dieser Bedeutung zu einer anderen Bedeutung, indem ich sage, nein, hier ist nicht der Löwe gemeint, hier ist der Mensch gemeint, nur wenn ich einen Beleg habe. Nur wenn ich einen Beleg habe. Ich kann nicht einfach sagen, ich war im Zoo und sah einen Löwen. Interpretation, er sah einen Menschen in diesem Käfig. Das ist ja Quatsch, das wird ja wohl keiner sagen. Ja? Sondern jeder wird verstehen, im Grunde genommen, wenn ich von Löwe rede, dann ist das das Tier und nicht der Mensch, der mutig ist. Und so ist es auch im Koran. Sobald ich ein Wortlaut finde, muss ich zuallererst diesen Wortlaut so verstehen, wie er in der arabischen Sprache normalerweise benutzt wird. Wann darf ich sagen, nein, es ist zwar, die Bedeutung wird normalerweise diese sein, aber hier nicht. Wann? Wenn ich einen Beleg habe. Welche Belege darf ich hier nehmen? Koran, Sunna und die Aussagen der Gefährten. Denn die Gefährten haben den Koran und Sunna von wem bekommen? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie sind die Schüler des Propheten alaihi salatu wasallam. Wenn sie etwas sagen, dann kann ich es auch so annehmen. Wenn sie etwas nicht sagen, dann darf ich es nicht annehmen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und hier kommen einige und benutzen nicht mehr das Wort Ta'wil, weil sie wissen, Menschen wurden allergisch gegen dieses Wort Ta'wil. Oh, Ta'wil, nicht halal, dürfen wir nicht. Und benutzen ein weiteres Wort, und zwar Wort Tafwid. At-Tafwidu. Andere wiederum sagen, die Gefährten haben einen allgemeinen Ta'wil gemacht. Und die danach gekommen sind, haben einen spezifischen Ta'wil gemacht. Also, die Gefährten haben allgemein interpretiert und die danach kommen, haben spezifisch interpretiert. Und dann kommen einige und sagen, der Weg der Gefährten oder der Salaf, der Vorherigen, ist zwar gut, aber der Weg der Khalaf, Khalaf ist Gegenteil von Salaf. Salaf ist vorangegangen, Khalaf ist Nachkommen. Ja? Der Weg der Nachkommenschaft, der danach gekommenen Gelehrten, ist weiser, ahkam. Ja? Und das ist natürlich Quatsch. Das ist Unsinn, Unfug ist das. Denn der Weg der Salaf, also der Sahaba und die ihnen folgen, ist wissender und weiser und richtiger als alle anderen Wege. Denn diese Aussage, diese Formulierung widerlegt die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die besten Menschen sind meine Generation, dann die danach, dann die danach. Das heißt, die Güte, also das, die Stellung der Menschen wird jedes Mal sinken mit dem Vergehen der Jahre. Keine Generation ist so gut wie die Generation der Gefährten, radiallahu anhum wa arda. Das heißt, man versucht hier mit Worten zu spielen. Man sagt, As-Salaf haben allgemein interpretiert. Was meinen sie? Und das ist At-Tafwid. At-Tafwidu ist diese allgemeine Interpretation. Was heißt das? Sie sagen, Achtung, sie haben die Bedeutung Allah überlassen. Das heißt doch Tafwid. Wa ufawwidu amri. Allah, das heißt was? Ich überlasse meine Sache Allah. Er soll für mich richten, er soll für mich entscheiden. Was er entscheidet, damit bin ich zufrieden. Das bedeutet Tafwir. Du überlässt etwas einem anderen. Und Tafwir in den Namen und Eigenschaften Allahs bedeutet, ich überlasse die Bedeutung. Wem? Allah subhanahu wa ta'ala. Was heißt das? Heißt das, wir kennen die Bedeutung oder heißt das, wir kennen die Bedeutung nicht? Das bedeutet, wir kennen die Bedeutung nicht. Was bedeutet Yad, Hand? Allahu a'lam. Überlasse ich Allah. Was bedeutet Wajh? Allahu a'lam. Überlasse ich Allah. Hat Allah ein Wajh? Ja, hat er. Was heißt Wajh? Allahu a'lam. Hat Allah Yad, Hand? Also Yad. Ja, hat er. Was heißt Yad? Allahu a'lam. Das ist Tafwir. Und die Menschen behaupten nun, As-Sahaba hätten Tafwid gemacht. Schön. Wo ist der Beleg? Gib mir einen Sahabi. Und wir verlangen ja nicht viel. Wir verlangen wirklich nur einen. Gib mir einen Sahabi, der gesagt hat, ich weiß nicht, was Yad bedeutet. Ich weiß nicht, was Wajh bedeutet. Ich weiß nicht, was Arsch bedeutet. Ich weiß nicht, was Istiwa bedeutet. Einen. Der gesagt hat, ich weiß es nicht. Wie kommen die darauf? Sie sagen, da die Gefährten nicht diese spezielle Interpretation durchgeführt haben, Hand bedeutet Macht, über den Thron sein bedeutet den Thron eingenommen. Diese spezielle Interpretation, da sie das nicht gemacht haben, bleibt was übrig? Dass sie die allgemeine Interpretation gemacht haben. Was ist das für ein Beweis? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Sondern du kannst ebenso auch sagen, da sie die allgemeine Interpretation nicht getan haben, haben sie was gemacht? Die Namen so verstanden, wie sie im Arabischen zu verstehen sind. Hand ist die Hand, eben nicht das Gesicht, kein Fuß und nichts anderes. Hand ist die Hand. Was müssen wir Allah überlassen? Nicht die Bedeutung, sondern die Art und Weise, das Wie. Und das richtig ist, sagt die Aussage von Imam Malik noch einmal, Al-Istiwa'u ma'lum. Al-Istiwa ist bekannt. Was meint er denn mit ist bekannt? Wal-Kaifu majhul. Und die Art und Weise ist unbekannt. Was meint er also mit Al-Istiwa ist bekannt? Dass er sich überhoben hat, ist klar für alle. Also das weiß. Ja, was heißt das? Was ist bekannt hier? Also das Erheben. Also das Wort, der Begriff. Also die Bedeutung ist bekannt. Genau. Die Bedeutung ist bekannt. Und das ist ein Beleg gegen alle, die sagen, As-Salaf us-Salih hätten die Bedeutungen überlassen, Tafwid, und hätten darüber nichts gesagt. Ganz im Gegenteil. Aisha radiallahu anha sagte, als die Frau kam und sich beschwerte über ihren Mann, قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها. Und was sagte sie, radiallahu anha? Sie sagte, ich hörte sie nicht, aber Allah über sieben Himmel hörte sie. Hat sie gesagt, dass Allah über sieben Himmel ist oder nicht? Und so weiter und so fort, sehr viele. Und Ibn Abbas, radiallahu anha, sagte über Aisha, sie ist diejenige, die Allah über sieben Himmel dem Propheten befohlen hat, sallallahu alaihi wasallam, zu heiraten. Und so weiter und so fort. Und Abu Bakr al-Siddiq radiallahu an sagte, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, O ihr Menschen, wer von euch Muhammad anbetet, so ist Muhammad gestorben. Und wer von euch Allah, der über dem Himmel ist, anbetet, so ist er allebendig. Bitteschön, wir haben Aussagen, klipp und klar, dass die Sahaba dieses so gesagt haben. Und die Frau, wie wir auch schon erwähnt haben, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt hat, wo ist Allah? Und sie sagte, über dem Himmel. Das heißt, die Aussagen sind eindeutig klar, dass die Sahaba diese Bedeutungen so aufgenommen haben, wie es im Arabischen ebenso ist. Und es gibt keinen einzigen Beleg, dass irgendein Sahabi die Namen uminterpretiert hat. Sondern sie haben sie alle so angenommen, wie die Aqida von Ahlus Sunnati wal Jama'a sind. Es gibt natürlich, und hier, das ist ein wichtiger Punkt, einige kleine Punkte, nicht im Großen, im Ganzen, wo sich die Sahaba nicht einig waren. Hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah gesehen oder hat er ihn nicht gesehen? Die Aya yawma yukshafu an saqin. An einem Tag, an dem das Bein entblößt wird, bedeutet das hier das Bein Allahs oder nicht? Weil hier steht es im unbestimmt. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ. An einem Tag, an dem ein Bein entblößt wird. Hier steht nicht يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ اللَّهِ. An einem Tag, an dem das Bein Allahs entblößt wird. Dass hier unterschiedliche Ansichten unter den Sahaba entstehen können, das ist möglich. Aber, dass man behauptet, die Aqide der Sahaba wäre so, wie wir heute es sehen, der eine glaubt an dies, der andere glaubt an das andere, das ist fatal und das ist falsch und das ist eine falsche Darstellung der Tatsachen. Die Aqida der Sahaba ist eine Aqida und keine andere. Aber es gibt kleine Einzelheiten. Zum Beispiel, wenn die Sahaba sich nicht einig waren, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah gesehen hat oder nicht. Geht es hier darum, ob Allah ein Gesicht hat oder nicht? Es geht nicht darum, das steht gar nicht zur Diskussion. Sondern es steht zur Diskussion, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah gesehen oder hat er ihn nicht gesehen? Das heißt, die unterschiedlichen Ansichten unter den Sahaba bezüglich der Aqida sind so wenig und beziehen sich nicht auf Grundlagen der Aqida. Nehmen wir die Namen Allahs so an, wie sie im Koran stehen oder nicht? Nehmen wir die Eigenschaften Allahs so an oder nicht, wie sie im Koran stehen? Gibt es Qada und Qadar, Vorbestimmung oder nicht? Gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht? Gibt es die Strafe im Grab oder nicht? Gibt es die Schafa'a oder nicht, also die Fürsprache oder nicht und so weiter und so fort. Darüber gibt es keine Unterschiede. Sondern es gibt kleine Unterschiede in diesen Bereichen. Also hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah gesehen oder nicht und so weiter. Oder diese Ayat oder im Tafsir einiger Ayat kann es unterschiedliche Ansichten unter den Sahaba geben. Aber du wirst auf keinen Fall, und das ist der springende Punkt, du wirst auf keinen Fall einen Sahabi finden, der diese Ansichten der Mubtadi'a, also derjenigen, die falsch liegen, wie den Mu'tazila und Asha'ira und Maturidiyya und Jahmiyya und Khawarij und Murji'a und so weiter und so fort, die dieses bestätigen, findest du bei den Sahaba nicht. All diejenigen nehmen natürlich Ayat und Ahadith. Jeder nimmt Ayat und Hadith, wie die Sufis zum Beispiel, die sagen, wir müssen Allah nur bis dann anbeten, bis wir die Stufe erreichen, und zwar der Gewissheit. Und woher haben sie das? Sie haben das aus dem Koran. فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Also diene deinen Herrn, bis die Gewissheit zu dir kommt. Jetzt kommen die Sufis und sagen, bitte, wir sind Sufier nach Koran und Sunna und wir nehmen jetzt den Koran und die Gewissheit ist eine bestimmte Stufe. Es gibt Islam, Iman und Yaqin. Hä, was? Also ich habe es anders gelernt. Islam, Iman, Ihsan. Aber egal. Islam, Iman und Yaqin. Und was ist Yaqin? Was bedeutet Yaqin bei den Sufis? Das bedeutet, dass du die Gewissheit hast, dass alles eins ist. Hört sich so herrlich an, oder nicht so? Also das ist so dieses philologisch auf höchstem Niveau, alles eins. Weißt du, was das bedeutet? Alles ist eins. Es gibt also nur eine Existenz. Es gibt nur ein Sein. Kannst du mal endlich auf Deutsch reden? Das bedeutet, alles ist Allah. Bitte was? Das heißt, alles ist Allah. Die Wand ist Allah, der Mensch ist Allah, das Tier ist Allah. Möge Allah uns davor bewahren. Erhaben ist er, Subhana. Über all diese Aussagen. Und deswegen liest du bei den Sufis Geschichten, wie sie sündigen, schreiben die in ihren Büchern. Und sie sagen, ich sündige, weil ich diese Stufe erreicht habe. Dass ich sündige, ist gut. Warum denn? Geht's dir noch gut? Ja, ja, weil ich habe diese Stufe erreicht. Und es gibt Sachen, die sie getan haben, die kann man nicht erwähnen. Die kann man nicht erwähnen an Sünden. Und andere, die sagten, einer von ihnen sagte, أنا الحق. Ich bin الحق. Wer ist الحق? Allah subhanahu. Und er sagt, أنا الحق. Ich bin die Wahrheit und der Wahre. Warum? Weil diese Aqidah, liebe Geschwister, nennt man Wihdatul Wujud. Das bedeutet die Einheit der Existenz. Und deswegen habe ich so eine Allergie gegen das Wort Einheit Allahs. Ja, weil sowohl im Christentum die Dreifaltigkeit und diese Einheit vorne ist, aber auch im Sufismus redet man von Einheit. Tauhid im Sufismus ist nicht nur Allah anzubeten. Tauhid im Sufismus ist alles als einer anzusehen. Und deswegen, wenn wir heutzutage über Sufismus reden, dann reden wir hier nicht von Imam al-Hasan al-Basri, von al-Fudayl ibn Iyad, von Hatim al-Asam, von Abdullah ibn al-Mubarak, von al-Izz ibn Abd al-Salam. Diese haben sich nie Sufis genannt. Die haben sich Muslime genannt, die nach Koran und Sunna gehen. Aber die anderen, die später gekommen sind, die dann diese Religion gegründet haben, den Sufismus, mit einer anderen Glaubenslehre. Der Sufismus hat eine andere Glaubenslehre als der Islam. Im Sufismus, der Tauhid im Sufismus ist was? Die Einheit, nicht die Einzigkeit. Die Einheit, nicht die Einzigkeit, Allah tabaraka wa ta'ala. Die Ibadah im Sufismus ist was? Dass man Dhikr auf eine Art und Weise macht, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nie getan hat. Und die Sahaba nie getan haben. Und die großen Gelehrten nie getan haben. Ich meine damit Abu Hanifa und Shafi'i und Malik und Ahmed und so weiter, wie sie alle heißen, die großen Gelehrten. Und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir heute über Sufismus reden, dann denkt keiner an al-Hasan al-Basri. Ich meine jetzt von der großen Masse, insbesondere hier in Deutschland. Wenn ich hier die Jugendlichen fragen würde, nenn mir mal einen Sufi. Würde ihr von uns hier, von den Leuten, irgendjemand auf die Idee kommen, Fudayl ibn Iyad zu nennen? Auf keinen Fall. Und deswegen, das Fatale an der Geschichte, den Sufismus hier zu verherrlichen und zu verharmlosen, ist, dass die Menschen dann wohin gehen? Zu al-Hasan al-Basri. Zu al-Fudayl ibn Iyad. Sie gehen zu Ibn Arabi. Muhyiddin. Derjenige, der eben das alles belegt hat. Sie gehen zu Jalaluddin Rumi. Und so weiter und so fort. Zu anderen Menschen, die diese falsche Aqidah haben. Und zwar die Aqidah, dass alles eins ist. Und das bedeutet, alles ist Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, liebe Geschwister, muss man hier achten und die Aqida nur von denjenigen nehmen, die auch gemäß Ahlus Sunnati wal Jama'a die Aqida beibringen. Ahlus Sunnati wal Jama'a. Und nicht jeder, der Aqida Tahawiyya für gut hält, hat auch die Aqida von Imam Tahawi. Denn es gibt Leute, die suchen sich dann einige Aussagen aus, die man vielleicht verschieden verstehen kann und sagen, ah, bitteschön, Aqida Tahawiyya. Aber er meint nicht das Richtige. Und deswegen muss man da aufpassen, liebe Geschwister. Und deswegen muss man lernen, was ist die Aqida? Was ist die Aqida der Sahaba? Immer die Frage stellen, welcher Gefährder hat das gesagt? Immer, muss man immer machen. Das ist dein Schutz, damit du die Aqida der Gefährten hast und nicht die Aqida der anderen, eben diejenigen, die nicht die Aqida der Gefährten haben. Also, wir hatten geredet über Ta'wil. Wir haben gesagt, Ta'wil im Sinne von Traumdeuten, beziehungsweise von Eintreten des Traumes. Ta'wil im Sinne von Tafsir. Und drittens, Ta'wil im Sinne von Umdeuten. Und die Umdeutung kann nun sein, dadurch, dass ich den Wortlaut ändere, istawa, ich füge hier ein Lam hinzu, und dann wird's was? Istawla. Diese Menschen wollten sich retten, sind aber dann in ein größeres Loch gefallen. Sie wollten, dass die Namen und Eigenschaften Allahs nicht dazu führt, dass wir Allah vergleichen, was natürlich überhaupt keine notwendige Folge ist. Und sagen dann, Istawa bedeutet nicht, er hat sich erhoben über den Thron, sondern es bedeutet, er hat den Thron eingenommen. Dann sagen wir, was bedeutet denn bitte schön, er hat den Thron eingenommen? Das bedeutet doch, dass vor der Einnahme des Thrones dieser Thron einem anderen gehört. Ist das die Aqida von den Gefährten? Natürlich nicht. Das ist eine Bezeichnung Allahs mit einer Eigenschaft der Unvollkommenheit, dass es einen Zeitpunkt gab, an dem er nicht Herr über seinen Thron war. Und das ist eine Unvollkommenheit. Aber Allah Azza wa Jal ist der Besitzer von allem, ohne Anfang und ohne Ende. Und deswegen ist diese Aqida ebenso fatal. Also, das, was sie tun, wird aber aus folgenden Gründen nicht als Ta'wil, als Deutung bezeichnet. Seite 100. Erstens, der Begriff Entstellen tritt im Koran selbst auf. Der Erhabene sagt in Surat al-Ma'idah, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَضِعِ يُحَرِّفُونَ, also das Verb von تَحْرِيف. Das heißt, sie entstellen den Sinn der Worte. Zweitens, der Begriff des Entstellens deutet stärker auf den tatsächlichen Sachverhalt hin und kommt der Wahrheit näher, denn jemand, der interpretiert, ohne Beweis anzuführen, kann gerechterweise nicht als Interpretiert bezeichnet werden. Also wenn ich einfach so sage, weißt du was, die Ayah, wie zum Beispiel diese Ayah, so dient Allah, bis ihr die Gewissheit erreicht. Da kann ich ja herkommen und sagen, ja, bitte bleib jetzt nicht oberflächlich, ja. So, jetzt die Tauchermaske anziehen und zack, rein in das Meer der Bedeutungen. Und Gewissheit bedeutet der Gewissheit über Allah und so weiter. Aber wenn wir die Gefährten fragen, Sekunde mal, was heißt denn Gewissheit? Und wenn wir was hören, die Gewissheit ist der Tod. Das heißt, diene Allah, bis der Todeszeitpunkt eintritt. Und wenn wir uns den Propheten sallallahu alaihi wasallam anschauen, dann werden wir sehen, dass er alaihi salatu wasallam Allah gedient hat bis zum Schluss, bis zum Tod alaihi salatu wasallam. Und so war auch Abu Bakr und Umar und Uthman und Ali und Hamza und alle radiyallahu anhum, alle Gefährten. Und so war auch al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Malik, al-Imam Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Alle haben sie Allah subhanahu wa ta'ala angebetet bis zu ihrem Tod. Und das ist eben das Fatale. Es reicht nicht aus, einfach nur zu hören, jemand argumentiert mit Quran und Sunnah. Sondern damit du weißt, versteht er denn den Koran und die Sunna, so wie die Sahaba es verstanden haben, muss er dir auch das belegen. Zumindest muss er dir Gelehrte vortragen, die von allen, von der ganzen Welt, zumindest der muslimischen Welt, als Gelehrte bestätigt wurden, die auch nach der Sunna gehen und nach den Sahaba. Und das sind die vier Imame. Und das sind andere Gelehrte wie Al-Auza'i, Sufyan al-Thawri, Hassan al-Basri und so weiter und so fort, wie sie alle heißen. Und deswegen, es reicht nicht aus, dass jemand einfach nur qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja, Sekunde mal, wie soll ich denn das verstehen? Nach deinem Verständnis willst du mir erklären, wie ich diese Ayah zu verstehen habe oder wie dieser Hadith zu verstehen ist? Nein, sondern du musst mir sagen, und die Gefährten haben es so verstanden, und die Ulama haben es so verstanden, und Imam Malik sagte dazu, und Imam Sufyan al-Thawri sagte dazu, und Imam al-Auza'i sagte dazu, und Imam al-Fudayl ibn Iyad sagte dazu, und so weiter und so fort, damit ich beruhigt bin, Alhamdulillah. Das ist das Verständnis der Gefährten, und die ihnen folgen, von den Tabi'in und Tabi'i Tabi'in. Aber einfach so eine Ayah aufzusagen, wie heutzutage, das ist ja auch eine neue Mode. Achi, Koran ist klar. Ja. Natürlich, Koran ist klar. Für Gelehrte ist er klar. Aber da kommen Leute, die weder Arabisch können, oder wenn sie Arabisch können, dann haben sie nicht Arabisch studiert, und sie kennen die arabische Sprache und die Bedeutungen der arabischen Wörter und die Rhetorik der arabischen Sprache und so weiter. Die arabischen Wissenschaften, das ist ja nicht nur Grammatik, da hast du Nahu, Sarf, Al-Balagha und Ar-Rasm und so weiter und so fort. Da hast du viele, viele Fächer in der arabischen Sprache. All das kennen sie nicht. Die Ayah ist klar. Was heißt denn hier, die Ayah ist klar? Der Hadith ist klar. Selbst wenn es so wäre, weißt du, ob diese Ayah oder dieser Hadith abrogiert wurde, das heißt, dass eine andere Ayah oder ein anderer Hadith dieses Urteil außer Kraft gesetzt hat? Das musst du auch erst einmal lernen. Kennst du den Ijma' der Ulama? Und diese Voraussetzung, wann darf ich über die Religion reden, steht immer in den Usul al-Fiqh Büchern. Wer ist ein Muqallid? Ein Muqallid ist derjenige, der nicht selbstständig Urteile fällt, sondern er hört und fragt. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. So fragt die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Und wann ist man Mujtahid? Wann ist man Mujtahid? Das heißt, wann kann man selbst Urteile fällen? Und hier gibt es Leute, die sagen, nein, nein, ich bin kein Mujtahid. Aber wenn es darum geht, Menschen aus dem Islam rauszuschmeißen, oder Menschen als irregeleitet abzustempeln, oder irgendetwas zu reden über die Leute, dann macht man das selbstständig. Und das ist das Fatale an der Geschichte. Das ist das Fatale. Und man hat keinen Gelehrten, den man fragt. Und ich erwähne immer das Beispiel. Wenn du Medizin studierst oder Jura studierst, zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind für die Menschen, aber auch sehr, sehr gefährlich sein können, wenn man da Fehler macht. Wenn du Medizin studierst und du bist mit dem Medizinstudium fertig, entscheidest dann du, ob eine OP gemacht wird oder nicht? Also du bist erstmal Arzt im Praktikum. Erstmal machst du mal ein bisschen praktische Zeit, dann bist du Assistenzarzt und da hast du immer noch nichts zu melden. Und dann bist du irgendwann mal Oberarzt. Und dann bist du irgendwann mal Chefarzt. Das sind Rangstufen, die sehr wichtig sind. Stell dir mal vor, jemand, der gestern sein Staatsexamen der Medizin fertig hat, kommt und muss jetzt entscheiden, ob in der Neurochirurgie dieses hier mit medikamentös oder anhand einer OP jetzt behandelt werden soll. Also ich leg dann meinen Kopf nicht hin. Aber wenn da jetzt jemand kommt, der sagt, ja, ich habe mit dem Oberarzt geredet, und ich habe nochmal den Chefarzt konsultiert und die sagen tatsächlich, da wir müssen da chirurgisch eingreifen. Da hast du Vertrauen. Alhamdulillah, der Oberarzt hat schon 40 Jahre lang diese OPs gemacht oder der Chefarzt und der Oberarzt hat schon auch viel Erfahrung bekommen. Aber in Scharia, ich habe ein Buch gelesen, wo sind sie, die Kuffar hier, die meinen, sie wären Muslime. Du bist kein Muslim. Hast du mit ihm geredet? Hast du alles getan? Weißt du überhaupt die unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten, ob Unwissenheit und wann Unwissenheit als Hindernis gilt und wann nicht? Hast du das gelernt? Und wenn du zwei Bücher darüber gelesen hast, glaubst du, du hast hier Wissen? Nein. Aber das ist das Fatale an der ganzen Geschichte. Heutzutage kommt ein Mensch, ob er nun schon lange im Islam ist oder neu Muslim ist, auf jeden Fall, er hat den Islam neu entdeckt, liest ein Buch, zwei Bücher, hört einen Unterricht, zwei Unterrichte, geht zu einem Scheich in irgendeiner Moschee, hört sich zwei Unterrichte, das reicht schon. Das war's. Den Rest macht er jetzt alleine. Den Rest macht er alleine. Und dann kommen die Urteile. Das ist falsch, das geht nicht und das sollt ihr nicht und müsst ihr nicht. Obwohl er überhaupt keinen Menschen gefragt hat. Wenn du ihm die Frage stellst, ach, welchen Gelehrten hast du gefragt? Was für Gelehrte? Gibt keine Gelehrte mehr. Alles Heuchler. Ich frage keinen mehr. Ich habe meinen Koran vor mir, ich habe Sahih al-Bukhari vor mir. Also, das reicht. Was ich mir stelle ist, wie kann ein Mensch sich selbst glauben, dass er Wissen hat? Also, gib mir zwei Bücher über Werkstoffkunde. Glaubst du, ich denke dann, ich kann über Werkstoffkunde reden? Gib mir zwei Bücher über chinesische Philologie. Glaubst du, ich maße mir an, dann über chinesische Philologie zu reden? Aber im Islam, gib mir zwei Bücher über Islam. Ich habe ein Buch Aqidah, ich habe ein Buch Fiqh. So, gib mir die größten Probleme der Welt, ich löse sie. Wie arrogant muss man denn sein, wenn man so verfährt? Also, wann ist Al-Asr? Okay. Machen wir nun weiter. Eine Interpretation ohne Beweis ist nichtig, das ist ja klar. Wir sind ein Volk der Beweise. Hast du einen Beweis, einen Beleg, bitteschön. Hast du keinen Beleg, dann nehme ich deine Ansicht nicht an. Nicht alle Interpretationen an sich sind zu missbilligen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in Bezug auf Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. O Allah, unterweise ihn in der Religion und lehre ihn die Deutung. Und wie gesagt, die Deutung ist hier at-tafsir. Und Allah azza wa jalla sagte, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Deutung kann im Sinne einer Erklärung gemeint sein oder im Sinne des Ergebnisses oder im Sinne der Aufgabe der buchstäblichen Bedeutung des Wortlautes. Letzteres, also die Aufgabe, also das Abwenden von der buchstäblichen Bedeutung des Ausdrucks, kann lobenswert oder auch zu missbilligen sein. Wann aber ist eine Deutung, wenn damit die Aufgabe der buchstäblichen Bedeutung des Wortlautes gemeint ist, lobenswert? Also die Frage lautet hier, wann ist Ta'wil, indem ich die offensichtliche Bedeutung nicht nehme, sondern eine nicht offensichtliche Bedeutung? Das ist dann der Fall, wenn es einen Hinweis für diese Deutung gibt. Und das ist das Wichtige. Du kannst nicht einfach herkommen und sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, aber er meint nicht das. Wer hat dir denn gesagt, dass er das nicht meint? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn jemand Menschen zum Lachen bringt durch Lüge, kommt er in die Hölle. Ja, aber er meint nicht damit Lüge. Wer hat denn dir das gesagt, dass er das nicht meint? Ja, du musst eintauchen. Ich darf nicht eintauchen ohne Beleg, ohne Rüstzeug. Ich muss fragen, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt? Den Menschen zum Lachen zu bringen, indem ich sage, ich habe getan, ich habe getan, ich habe getan, das ist nicht erlaubt im Islam. Ja, darf ich keine Geschichten erzählen? Du darfst nicht sagen, dass du es warst. Ich bin raus und ich habe das, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, du darfst nicht die Leute zum Lachen bringen dadurch. Aber der Allah Azza wa Jal hat Gleichnisse gebracht, oder nicht? Im Koran, daraballahu mathalan. Also Allah subhanahu wa ta'ala gibt hier ein Gleichnis. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht gesagt, dass das tatsächlich so war. Und deswegen, das ist der springende Punkt. Es gibt einen Unterschied, ob ich Geschichten erzähle. Stellt euch vor, es ging jemand auf die Straße und dann hat er Spenden gegeben. Und auf einmal hätte er einen Unfall gebaut. Aber Alhamdulillah ist alles gut. Alhamdulillah, schön, sehr schön. Aber wenn ich sage, hast du nicht gesehen, ich war gestern auf der Straße. Und dann hatte ich eine Bananenschale und da bin ich ausgerutscht. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, dann lachen wir alle. Das ist nicht erlaubt. Und hier dürfen wir jetzt nicht die Menschen in die Irre leiten, indem wir sagen, ja, ja, das ist aber nicht Lügen. Lügen ist erst, wenn er weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass wir wissen, dass ihr wisst, dass gelogen wird. Das, Lügen ist klar. Und deswegen darf ich dieses Wortlaut Lügen nicht umändern, einfach so. Ja? Und das ist sehr wichtig, dass wir die Religion richtig verstehen. Wir müssen sie verstehen, so wie die Gefährten es verstanden haben. Wie die großen Gelehrten es verstanden haben. Und wir dürfen nicht, wie fälschlich gesagt wird, die offensichtliche Bedeutung wegschmeißen und andere Bedeutungen uns aussuchen. Wenn ich keinen Beleg habe. Also, das ist dann der Fall. Es geht jetzt darum, dass ich nicht die offensichtliche Bedeutung nehme, sondern eine andere. Ich rede von Löwe. Ich meine nicht das Tier, sondern ich meine den Mensch. Wann darf ich das machen? Wenn es einen Hinweis für diese Deutung gibt. Gibt es einen solchen Hinweis nicht, so ist sie zu missbilligen. Und es handelt sich um eine Entstellung und nicht um eine Deutung. Wenn gesagt wird, unser Herr steigt herab im letzten Drittel der Nacht, bedeutet unser Herr befiehlt, so sagen wir, gibt es dafür einen Hinweis? Der Hadith sagt was? Allah steigt hinab im letzten Drittel der Nacht. Jetzt kommen andere und sagen, Tauchermaske auf, rein in das Meer der Bedeutungen. Das bedeutet, Allah befiehlt. Allah steigt hinab, steht auf der einen Seite und hier sagst du, Allah befiehlt. Wie kommst du denn darauf? Ja, das heißt, er befiehlt. Ja, aber warum? Ja, du darfst nicht sagen, Allah steigt herab. Aber wer sagt denn das? Haben die Gefährten? Gibt es einen Gefährten, der gesagt hat, hinabsteigen bedeutet befehlen? Und die anderen sagen, nein, nein, nicht Allah steigt hinab, sondern es sind die Engel. Aha. Und seit wann vergeben die Engel? Vergeben die Engel? Weil im Hadith steht, sie rufen dann, oder er ruft, subhanahu wa ta'ala, wer bittet um Vergebung, so vergebe ich ihm. Kann Jibril vergeben? Oder Malakul Maut oder irgendein anderer Engel. Das heißt, sie versuchen alles so umzudrehen, wie es ihnen gerade passt. So sagen wir, gibt es dafür einen Hinweis? Und die Antwort lautet nein. Barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Wahre zeigen und gemäß des Wahrens handeln lassen. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.